Das ist die ganz neue Jasper Jones. Und die ist so neu eigentlich. Die gibt's eigentlich noch gar nicht. Cream heißt die nach Tremor. Warum bringe ich die? Weil der liebe Charlie, Pete Blank und Jasper Jones präsentiert am 9. April, Freitag, im Fun Factory in Aachen. Zum ersten Mal in Süddeutschland. Hallo, Herr, grüß dich. Ich hab's geschafft. Vor euch steht der Schuhverkäufer des Monats. Danke, das reicht. Das war der Startschuss. Ein sauberer Sprung. Tja, die Konkurrenz schaut in die Röhre. Jetzt ein kleiner Kopf rein. Ich darf um Ihr Gehör bitten. Die Schonfrist ist abgelaufen. Die Show beginnt, Leute. Dann kannst du losgehen. Ich kann's kaum erwarten. Los geht's, die Ohren anlegen und dann schneller. Ganz neu SSL 9000 Erevel. Hey! Hallo, Al! Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Es gibt eine Zeit zu leben und eine Zeit zu sterben. Dieser Freitag ist die Härte. Der Action-Freitag. Hallo, Sefer. Flammen allen voll im Griff. Nein, braucht man kein Beta-Blocker nehmen, Chef. Nein, wirklich nicht auf Balder gehen, Chef. Hallo, Chef, Chef, hallo, hallo, Chef, Chef, hallo, Chef, Chef, allen Balletti. Hallo, Chef, Chef, hallo, hallo, Chef, Chef, hallo, Chef, Chef, allen Balletti. Hallo, Chefe, Chefe, Chefe, Chefe. Der Tor geht zu. Roter Boot ist eingeklemmt. Hallo, hallo, Chefe, Chefe, Chefe, Chefe. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Alles valettig, keine Problem. Herr Stockmann kann nicht kommen. Hallo, Chefe, Chefe, hallo, hallo, Chefe, Chefe, hallo, Chefe, Chefe, allen Balletti. Hallo, Chefe, Chefe, hallo, hallo, Chefe, Chefe, hallo, Chefe, Chefe, allen Balletti. Hallo Chefe, aller Chefe, 22.47 Uhr und ich sage jetzt hier, hallo Carsten in Zinsheim. Hallo. Nee, Heidelberg, grüß dich Carsten. Hallo. Carsten, hast du mir 500 Breten? Ja. Falco, Puff Daddy, Sascha, Spice Girls, Cappuccino, Madonna, Down Low, Oli das P. War wieder viel zu leicht. Ja, das ist richtig, Carsten. Das gibt eine CD, bleibst du dran? Ja. Und meine Damen und Herren, wir haben einen Gewinner! Super, leider leg mich hier auf! Spitze! Feel the bass. Thank you. Can you feel the bass? SQ1, Can You Feel The Bass, ganz neu. Und er ist gerade nicht da. Oh, welch Glückesgeschick für mich. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen auf Kelly aufpassen. Kelly? Wie sieht's aus? Du hast doch Hausaufgaben auf. Die wirst du jetzt machen. Warte mal, das ist jetzt eine Farce, hä? Nein, mal, nein, du wirst... Das ist eine Farce, hä? Doch, du wirst jetzt die Hausaufgaben machen. Also... Der Bauer Brown hat 50 Kartoffeln und 6 Kinder. Wenn die Hälfte der Kartoffeln unter einem Drittel der Kinder aufgeteilt werden sollen, wie viele Kartoffeln würde jedes der verbleibenden Kinder kriegen? Oh. Ich weiß, ich weiß. Kurzer Rock für Mathe am Montag. Das ist es. Weiten. Endloses Warten. Das Weinen hat ein Ende. Jetzt ist Action angesagt. Okay, cool. Pass auf. Wow, das geht hier voll ab. Countdown läuft. Volle Dröhnung. Action. Und jetzt noch Genuss. Erfrischend. Guter Megaknaller. Wir haben genau 23:12 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Hier geht's wieder ins Wochenende. Das ist auch ein ganz neuer Song. Ricardo de Tornado. Ey, wie ein Tornado hier. Jetzt schlackert ihr mit den Ohren. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Ja! Hallo! Back to the home town, Surf City. So, jetzt gehen wir 2, 3, 4 Jahre zurück. Die explosive Minute. Richtig, hier. Nachtschwärmer Spezial. Das war damals der Durchbruch für Kevin Rattay, I believe. 23:16 Uhr. In dieser halben Stunde gibt es wieder unser Internet-Gewinnspiel. Habt ihr ab und zu mal reingeschaut, Nachtschwärmer? Auch Al Bundy-mäßig. Ihr könnt aber auch bei Al Bundy direkt draufgehen unter albundy.de. Wird jede Woche aktualisiert. Zum Beispiel kommen jetzt ist drin, wie die Folgen heißen, die zurzeit bei Pro7 laufen. Al, wann hattest du deinen Durchbruch? Nicht den fürs Klo, dann meine ich ja, weil du mal ein extra Klo aufgebaut hast mit deiner Ferguson, ja? Wann hattest du einen Durchbruch? Bleib so stehen und werd langsam älter. Ach komm, Al. Was machst du jetzt hier? Al, hör auf. Der macht Sabotage. CD hängt. Al, das soll ich dir halten. Das ist ihre CD, die hängt jetzt. Okay, wir reparieren das mal kurz. Ja, bleiben Sie mal dran, bitte, eben. Al, ruf mal den Techniker. Ja, geh gleich Moment. Weiter. Gleich weiter. Kannst du das gelbe Kabel? Das gelbe Kabel. Nein, das musst du... What's up? Wir warten. Der hat einen Eingriff gemacht hier. What's up, Schuhverkäufer? Mit blauen Kabel? Ja. Please nein. The line. Ich glaube, der hat ein Kabel abgerissen da unten. Na, Schwimmer. Ihr müsst jetzt mal das Radio lauter machen, bitte. Attendez, s'il vous plaît. Ja, ein bisschen noch lauter. Wir schauen jetzt hier. Ah, guck mal, da unten, da musst du ein Draht, da musst du ein Draht anlöten. Ja, da ist ein Draht weg, ja? Noch lauter. Bitte, tut mir einen Gefallen. Ihr müsst noch... Stellen Sie Ihre Stereoanlage etwas lauter. Noch lauter, Nachtschwärmer. Hören Sie mich, bleiben Sie bitte an Ihren Lautsprechern. Bitte, es ist laut. Noch lauter, mach bitte noch lauter, Nachtschwärmer. Ganz laut machen. Eins, zwei, wir haben gleich den... Sofort. Ganz laut. Billy, Billy. Ganz laut, noch lauter, noch lauter, noch lauter. Noch etwas lauter. Hören Sie mich noch? Wir haben den Fehler gefunden. Da, einen Moment. Da ist es. Hier, dieses Kabel noch. Ja, genau, hier. Achtung. Muss hier in diese... Und neue Lautsprecher bekommen Sie bei der Firma Knerz und Knispel GmbH und Co. KG. Ihr könnt wegen! Ihr könnt euch verstecken! Radio? Das gibt's nicht! Radio? Doch, das gibt's nicht! Echter Knall. Braucht ihr jetzt einen Satz neue Lautsprecher, Nacktschwimmer? Internal Mystery. Das war Al gar nicht. Das habe ich so hingekriegt. Al, habe ich dir was unterstellt? Jetzt erwarte ich von allen eine Entschuldigung. Ach ja, komm. Also, wer will anfangen? Ich nicht. Sehr schön. Möge das Schuhgeschäft über euch kommen. Ja, das kommt schon. mystery. Super, haben wir ein älteres Werk von Tala 2XL? C. Hey! Geht's. Komm mit ins Abenteuer. Trau dich und spiel mit. Unser Internetgewinnspiel? Haha. Aber jetzt wird's hart. Wie heißt diese Gruppe? We took like some of the best chunks of the fucking album and made one kind of big pile of shit, actually. Actually, it's kind of like a rhythm guitar solo, though. Oh, fuck it. So, move your head when you feel it's necessary, and like always, sing the fucking words, okay? Jetzt. Hol tief Luft. Du wirst sie brauchen. Unser Gewinnspiel. 5 in der Briten. Eine Maxi. Gibt's zu gewinnen. Und jetzt. Das Spiel kann beginnen. Funk it. Und ich weiß, dass mit dem Telefon, mit dem Durchkommen immer wieder probieren, bitte, Nachtschwärmer. Irgendwann hat mal jeder Glück. 5, 4, 3, 2, 1. Hör auf. Mach Pause. Hier ist immer noch unser Gewinnspiel. Give a damn about the situation. We'll be right back. So, das war es alles ein paar Jahre zurück, aber alles mal ganz dicke Knaller. Yeah! Jetzt möchte ich wissen, rauf mich an! Hier scheint ja eine heiße Party abzugehen. Ja, lasst uns mitfeiern. Ja, und jetzt müsste hier was kommen. Featuring Guru Josh. Wir haben 23.47 Uhr. Hallo Nacht, schwärmen wir das Radio Regenbogen. Hier geht's ans Wochenende. Und wir haben gerade ein Gewinnspiel und suchen die Auflösung. In der Leitung ist jetzt hier der Daniel aus Horb am Neckar. Stimmt das? Ja, stimmt. Lass hören. 500 Rennen brauche ich von also, dir. Erstens Catman John. Ja. Zweitens Leila K. Ja. Drittens DJ Bobo. Hey, ein Spezialist. Dann Mr. President. Ja. Und Labouche. Ja, super! Das ist es, das ist es! Das war grandios! Boah, ey, Brain, fantastisch! Mamma Mia! Mamma Mia, let me go! Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, super, da schon mal einen Link bitte auf! Mamma Mia, let me go! Hey! Das ist gut, das ist stark. Megapower direkt aus der Kiste. Hey, geht gefälligst mehr Dampf. Das ist total verrückt. Oh, one, two, three, four, Radio. Radio Regenbogen. Disco Dip. was Neues. Immer Mitte März, Nachtschwärmer, da meinen doch die Mayday-Macher, sie müssen einen neuen Song rausbringen. Das ist so Members of Mayday, die ganz neue. Aber irgendwie hat das ihren Glanz verloren vor Jahren. Ha? Denk mal dran noch, Marusha und so. Ich habe leider die Top-Aufnahmen nicht dabei. Das war noch Zeit, ha? Aber das hat ein bisschen doch einen Glanz verloren. Denke ich jetzt mal, oder sehe ich das falsch? Produziert wieder von Westbam und Klaus Jankuhl. Zantropolis heißt der Song, Members of Mayday. Lass mich so richtig rüberbringen. Members of Mayday. Jetzt legen wir noch einen Zahn zu hier. Jetzt geht's los. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. This is crazy. Ah! Lass krachen. Ich bin verzweifelt wegen Kelly, der Schuhverkäufer. Lässt mich nicht ran, dieser Feigling. Kann ich ja gleich was richtig stellen? Ich bin kein Feigling. Doch. Oder können Feiglinge neuerdings 4 Touchdowns in einem Spiel fertig kriegen? Der hat immer das letzte Wort. 0 Uhr und 30 Minuten, der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Keine Meldungen. Wir wünschen gute Fahrt durchs Regenbogenland. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Darf ich es ein bisschen schwierig machen jetzt? Aha. Jeder Anrufer hat eine Chance. Dann nix wie ran an unser Gewinnspiel. Seid ihr bereit? Dann kann's losgehen. Welcome. stöhnt in der Montagehalle. Die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prallt. Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Das müsste reichen, ha? Da waren jede Menge Kopfknaller jetzt da drin. Ah, ich kann mich da nicht aufhören. Left, two, three, four, five, six, seven, eight, and back, back, wollte ich es einfach mal schwierig machen. Bin ganz, ganz weit zurück, bis in Deutsche Welle waren, dann in Rock'n'Roll und so weiter. Jetzt wollen wir mal sehen. Ich bin gelandet in Efringenkirchen, nähe Lörrach, ja? Hallo, ja. André? Ja, ja, bist du da? Wunderbar. Und jetzt lass mal hören. Jetzt bin ich gespannt. Geier Sturzflug? Ja. Dö? Ja. Peter Schilling? Ah, die wissen es. Aha. Nein. Doch, meine ich, aber ich sage jetzt nein, weil es wieder alle wissen. Weiter? Dire Straits? Ah. Genesis? Danke. Hey. Ich dachte, das mache ich jetzt mal schwierig. Nein, es ist wieder geschafft. Ja. Oh, Junge, du hast es geschafft. Er hat es geschafft. Ja, du hast es geschafft. Touchdown, er hat es geschafft. Super. Danke fürs Mitmachen. Es gibt eine Zeit zu leben und eine Zeit zu sterben. Dieser Freitag ist die Härte. Der Action-Freitag. Nachdem ich den neuen Song gehört habe von der Mayday, habe ich jetzt gleich gute alte Sachen raussuchen müssen, dass ich nicht den Frust bekomme nach Schwemmer. Weil das ist doch wesentlich besser. Sehe ich es mal so. Al, was meinst du? So, jetzt wissen wir, dass dieser nicht nur blöd ist, sondern auch keinen Musikgeschmack hat. Ja, dir sind natürlich wieder nicht recht, ganz klar. Hey, wie wär's mit Musik? Wie wär's mit guter amerikanischer Volksmusik? Vergiss es. We'll be right back. Ja, 0.53 Uhr. Hier geht's ins Wochenende bei Radio Regenbogen. Immer freitags mit eurem lieben Charlie. Ah, ich hab die Idee. Ben Kelly. Du lädst mich ein zu euch nach Hause. Da komme ich hier näher, ha? Gut, also komm gleich zum Abendessen. Es gibt Pizza. Und du bringst sie. Okay. Stop. Die Nummer 1 aus den Dance Charts. ATB. Don't stop. Jetzt auf CD. Schon wieder Calvin Rotay, ja? Heute bin ich im Oldie-Trip nach Schwimmer. Aber super stark immer noch, oder? Gleich volle Stunde Aktuelles. In der nächsten Stunde geht's wieder um Gewinnspiele. Und dann geht's darum, Al hat mich zu sich heim eingeladen. Al, ich bring noch einen Blumenstrauß mit. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was du so nach Hause bringst. Was denn? Wie die Schweinegrippe, die du von eurem Familientreffen mitgebracht hast. Ich verzweifle noch mit dem Kerl. Wollt ihr noch mehr Fun? Dann bleibt dran. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kannst du laut sagen. Pause, Pause, Pause. Auf geht's, Max. Und jetzt? Das Wetter von hier. Örtliche Aufheiterungen, sonst stark bewölkt und mitunter Regen im Schwarzwald auch als Schnee. Tiefstwerte in der Nacht um plus 2, in Höhenlagen um minus 4 Grad. Am Tage wird es im Rheintal um die 8 Grad haben, im Schwarzwald etwa 2 Grad. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit satte 80%, sehr feucht. Die weiteren Aussichten Sonntag und Montag unbeständig. Kaum Temperatur und Wetteränderung. Es bleibt also ungefähr so, wie es ist. Regenbogen 101,1 Nachrichten. Um 1 Uhr mit Max Lehrer, guten Morgen. US-Präsident Clinton hat den jugoslawischen Präsidenten Milosevic ein letztes Mal gewarnt. Falls Belgrad das Kosovo-Friedensabkommen nicht annehme, müssten die Serben mit NATO-Luftangriffen rechnen. Milosevic sei jetzt der Einzige, der dem Frieden im Weg stehe. Auf der letzten Station seiner Rundreise durch die Hauptstädte der Europäischen Union hat Bundeskanzler Gerhard Schröder am Abend in Dublin weitgehend Zustimmung für seine Vorstellung zur Neubesetzung der EU-Kommission gefunden. Irland hat aber noch Wünsche an die Agenda 2000. Die EU-Reform soll auf dem Sondergipfel in Berlin beschlossen werden. Ein knappes halbes Jahr nach dem Regierungswechsel in Bonn ist die Zufriedenheit der Bürger mit der Regierung Schröder massiv zurückgegangen. Die SPD kommt nach der Befragung für das ZDF-Politbarometer nur noch auf 40%, nach 43% im Februar, die CDU-CSU auf 45%, nach 44%. Bündnis 90 Die Grünen büßt mit 5% einen Prozentpunkt ein. Die FDP bleibt bei 3, die PDS erhält 4%. Der Bundesrat hat die heftig umstrittenen Steuergesetze einschließlich der Ökosteuer sowie der Neuregelung der 630-Mark-Jobs beschlossen. Für das Gesetzespaket stimmte auch die nur noch wenige Tage amtierende hessische Landesregierung. Die neuen Gesetze treten zum 1. April in Kraft. Die Einkommen- und Körperschaftssteuerreform führt in der letzten Stufe zur Entlastung von 20,5 Milliarden Mark. Die Bundesregierung will den Atomkonzernen bei der umstrittenen Besteuerung von Rückstellungen entgegenkommen, um die Fortsetzung der Energiekonsensgespräche zu sichern, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Wirtschaftsminister Müller wolle zugestehen, dass die aufgelösten Rückstellungen für die später anstehende Entsorgung von Atommüll bereits bis 2015 wieder voll angesammelt werden dürfen. Damit würden die Unternehmen erhebliche Steuern sparen. Die baden-württembergische Tourismusbranche konnte in diesem Jahr erstmals seit 1995 wieder in einem Januar ein deutlich positives Ergebnis erzielen. 2,07 Millionen Übernachtungen wurden gezählt. Das teilte das Statistische Landesamt mit. Das waren 11,5% mehr als im letzten Januar. Besonders gut abgeschnitten hat dabei der südliche Schwarzwald als Heimat der bedeutendsten Skigebiete des Landes. Die Adler Mannheim spielten am Abend im Playoff-Viertelfinale gegen den EV Landshut. Der deutsche Meister aus Mannheim siegte 5:2. Im Playoff-Viertelfinale der Eishockey-Bundesliga besiegte der EHC Freiburg den GEC Nordhorn 5:2. In der Fußball-Bundesliga trennten sich Leverkusen und Schalke 1:1. Wolfsburg-Dortmund spielten 0:0. In der Regionalliga Süd besiegte Waldhof Mannheim Borussia Fulda 2:0. Die Zeit 1:03. Der Radio Regenbogen Verkehrsservice, keine Meldungen. Wir wünschen gute Fahrt durchs Regenbogenland. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Alles in den Startlöchern? Entzückend. Alles in den Startlöchern? Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. One, two, three. Hey Leute, macht die Leitung frei. Jetzt machen wir ein Sonder-Internet-Gewinnspiel. Yeah, let's go way back and play jetzt. That. Und da geht es jetzt um die Doppel-CD Tunnel Transforce, Volume 8. Eintrag im 8. Gästebuch bei www.charlie2000.de. Gesoffen und war ziemlich gut dabei. Ich hasse alles, was ich weiß. Meine Erinnerung ist weg. Guten Morgen, mein Schatz. Und ich kriege einen Schreck, denn neben mir im Bett liegt ein etwas dick und fett. Meine Dichte gestern Abend war wohl auch ziemlich nett. Eine Frau wie ein Pottwal, hässlich und grässlich. Ich denke, Tiki kotzen. Ich hoffe nur, sie lässt mich. Mich. Yeah. So, der echte Internetfreak, der muss längst 500 Bretten zusammen haben. Es gibt eine Doppel-CD, Tunnel Transforce, Volume 8. Zu gewinnen. Look in your rear view mirror, better yet, look out your window. Maybe you can see things clearer. Ich stehe hier und singe von neuen Knabbereien aus meiner Mixmaschine, so knackig und so fein. Komm, mach du! Das ist ganz neu, DJ Skunk. Countdown 2000 heißt der Song. Thank you. 1.18. Ja, das geht auch Richtung Future Vibes. Ne? Die machen jetzt alle in dieser Richtung. Auf jeder, fast jeder zweiten CD macht einer einen Future Vibes, Vibes Remix. Aber der nennt sich Countdown 2000 nach L. Stell dir mal vor, der Name ist nochmal für mich vorbehalten, oder? Ha, das war ein Witz. Hm? Oder soll das ein Witz gewesen sein? Reizt mich wieder. Wird da einer umgebracht? Total verrückt. Powerpack bei Radio. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Auf unserer Reise durch ferne Galaxien stießen wir auf unbekannte Tonsignale. Wir empfangen rhythmische Signale in einer Form, die uns völlig unbekannt ist. Ich möchte tanzen. Ich möchte tanzen. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la DJ Taucher Spezial der Action Vater. Child of the universe. With the glitter of my life, I travel through black velvet space and the gates of time. I'm a star, awoken from its sleep by the longing cries of mankind's dreams. Dreams of harmony, love, and a child of the universe. Oh, of the universe. Transiker. Die zweite Produktion, die erste hatte ich schon vor 2 Stunden gebracht von Taucher. Der ist gerade ganz rührig. Ha? Child of Universe. Der letzte Schrei. Der letzte Schrei. Ich muss euch erzählen von einer schönen Mädele. Ich habe getroffen auf der Autobahn. In der Wagele vor mir fährt ein junges Mädele. Sie fährt allein und sie scheint der Hübsche zu sein. Ich kenne nicht ihren Namen und ich kenne nicht ihre Ziel. Ich merke nur, dass der Mädele fährt mit Gefühl. In der Wagele vor mir fährt ein junges Mädele. Ich möchte gerne wissen, was der Mädele gerade denkt. Hört sie dieselbe Sender oder macht sie gar keine Musik? Fährt sie zu Rander, Fu oder Zurich? Hier spricht eure Dolly Buster. Welche Frau ist gerade am Mikrofon? Ist es A. Hans Meiser oder C. Dagmar Berghoff? Ich liebe dich.

singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein. Heute Nacht feiern wir, machen durch bis um vier. Fragen nicht nach Zeit und Geld, weil es dir und auch mir so gefällt. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein. Drum singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein. 0128 8000. Okay. Wo es Mädchen gibt, blond oder schwarz, da ist er zu Haus. Ja, er lässt keine aus. Zwischen Mexiko und Paraguay glaubt jede schöne Mädchen, er ist ihr nur treu. Oh, oh, oh. If you're alone and you need a friend, Swinger Boys, danke. Wir haben 1.46 Uhr und meine Leitungen glühen um diese Zeit. Das ist nicht zu glauben. Ich bin gelandet in Stuttgart. Wo in Stuttgart bitte? In Stuttgart, Bad Cannstatt. Und du kriegst uns über Antenne 100,4. Genau, richtig. Spitzenmäßig. Ich grüße den Rainer. Ja, hallo Charlie, ich grüße dich zurück. Rainer, bist du so ein Schlagerspezialist? Auch, aber ich höre eigentlich lieber, muss ich ehrlich sagen, die andere Musik, wo du spielst. Ah, super. Also, lass hören. Also, ich habe Roland Kaiser, Jürgen Drews, Trafi Deutscher, Heino, Toni Marshall, Costa Cordalis, Howard Carpendale, Marianne Rosenberg. Das ist okay. Eine CD, bleibt dran. Danke. Super. Absolute Spitze. Hier ist Welle Wahnsinn. Hier ist Welle Wahnsinn. Hier ist Welle Wahnsinn. In der Zutaten. Ja, ja, ja, ja, hey. Hier ist Welle Wahnsinn. Hier ist Welle Wahnsinn. Das klingt sogar das Frühstückseil. Da tut es das Büro. Alle, die gerade beim Feiern sind, hier ist Otto. Farbekrönung, Deinert, Lila, Grappa, Calvados, Tequila, Asparu, als Spätburgunder, Wermut und Pernod. Williams, Birne, Dujardin, Hennessy, Remy, Mateur, Fernet, Branca, Underberg, Portwein und Bordeaux. Johnny Walker, Jägermeister, Amaretto, Kellergeister, Scharlackberg und Doppelkorn, das Ganze jetzt nochmal von vorn. Wir haben Grund zum Feiern. Keiner kann mehr laufen, doch wir können noch saufen. Wir haben Grund zum Feiern. Ist uns auch speiübel, bringt den nächsten Kübel. Bommelunder, Valentines, heute ist uns alles eins. Birnen, Schnaps und Apfelwein, wir tun wirklich alles rein. Whisky süß und Whisky sauer, Hauptsache wir werden blauer. Ramazzotti, Ratzeputz und ne Buddel rum. Gin Campari, Grand Marnier, endlich tut der Schädel weh. Mit Dornkart und Maria Kron ins Delirium. Klosterfrau, Melissengeist oder wie der Stoff sonst heißt. Königwasser, Pitralon, wir rülpsen nicht, wir kotzen schon. Wir haben Grund zum Reiern, zerfrisst uns auch die Därme. Schenkt es uns doch Wärme, wir haben Grund zum Feiern. Unser letzter Wille, immer mehr Promille, Promille, Promille. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Ja, wir haben längst alle Grenzen überschritten. Gefährlich, Alba. Sendezentrum Kanal Null Durchblick. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso. Ich kann nicht auf den Mond schießen. Und zwar, nein, auf dem Mars sogar. Das ist wieder mal klasse. So, jetzt geben wir nochmal richtig Gas hier. Allen schönes Wochenende, Nachtschwärmer. Bis nächsten Freitag. Und du bist ruhig, Al, du gefällst den Leuten jetzt. Ich brauche niemandem zu gefallen. Ich habe eine schrecklich nette Familie. Warum schickst du mich in die Hölle? Freitag gibt's Power, dass es kracht.